finden oder von vorgestern, hat ihr bisher aber noch niemand ernsthaft einen Strick draus gedreht. Wenn man sich allerdings jahrelang regelmäßig in den sozialen Medien zu Wort meldet, ist es schon ein außergewöhnlicher Schritt, sich dann auf einmal öffentlichkeitswirksam von dort zu verabschieden. Das hat der Chef der Grünen gestern gemacht. Robert Habeck wird analog, wenige Tage nachdem bekannt geworden ist, dass auch seine persönlichen Daten geklaut und öffentlich ins Netz gestellt wurden. Theo Gers in unserem Hauptstadtstudio. Warum dieses digitale Detoxen? Wirklich nur aus Sorge um die eigenen Daten? Naja, Frau Zerbak, es ist schon ein Mix. Es ist der Datenklau, klar. Robert Habeck war einer der am stärksten Betroffenen. Es ist aber vor allem, wenn man seine Erklärung gestern liest, ein Erschrecken über sich selbst. Twitter färbe auf ihn ab, sagt Robert Habeck. Es verändere sein Kommunikationsverhalten. Er werde aggressiver, lauter, polemischer, zugespitzter und damit eigentlich ganz anders, als er eigentlich seine Botschaften rüberbringen wolle. Und er schreibt eben auch, dass Twitter ihn verändere. Es desorientiere ihn, es mache ihn unkonzentriert und auch wiederum das Gegenteil von dem, was er eigentlich sein wolle, nämlich fokussiert. Und das sind sicherlich Symptome, die der ein oder andere Twitter-Nutzer, wenn er ehrlich ist, auch von sich vielleicht kennt. Und dann eben die Fehler, dass ihm zweimal ein Fehler unterlaufen ist mit einem Tweet. Gemeint sind die Tweets über Thüringen und aus dem bayerischen Wahlkampf, wo er eben überheblich besserwisserisch rüberkam. Auch das wolle er so nicht. Und das sind eben schon im Wesentlichen die Argumente für diese, das muss man allerdings auch sagen, sehr persönliche Entscheidung, denn es ist eine Entscheidung von Robert Habeck, bei Twitter auszusteigen und nicht eine Entscheidung, als dass die ganze Partei der Grünen beispielsweise jetzt weniger twittert oder ähnliches. Und doch hat die ihm auch im Berliner Politikbetrieb ja viel Häme eingebracht. Da hieß es, er sei nicht wehrhaft genug gegen Hass im Netz zum Beispiel oder ja rückschrittig. Gab es denn auch Unterstützung, Verständnis für diesen Schritt? Das gibt es auch. Es gibt aber eigentlich fast noch mehr Bedauern bis hin zu der Aufforderung, die Entscheidung nochmal zu überdenken. Stichwort ist hier vor allem, dass man eben das Netz, die sozialen Medien nicht nur den Hatern und den Aggressiven überlassen dürfe. Weglaufen und das Feld im Zweifel den AfD-Lern zu überlassen, bringe nichts, sagt zum Beispiel Johannes Kahrs von der SPD. Wobei natürlich immer auch die Frage unbeantwortet bleibt in dem Zusammenhang, Frau Zerbak, ob die einen in der Echokammer 1, sage ich jetzt mal, dann noch mitbekommen, was die anderen in der Echokammer 2 dagegen halten. Das ist ja gerade das Problem bei den sozialen Medien, diese Blasenbildung, dass nur das gelesen wird und nur denen gefolgt wird, die einem liegen. Es gibt aber auch kritische Fragen. Es gibt die Frage, ob nicht auch der Rückzug von Robert Habeck selbst eine Art Inszenierung sein könnte, ob es die richtige Reaktion auf einen Fehler sei. Zu hören ist, wer einen Unfall baut, sagt auch nicht sofort, dass er nicht weiter Auto fährt. Und es ist die Frage nach der moralischen Überhöhung, ob da nicht sich einer aufschwingt zu einem digitalen Aussteiger. Auch das ist eine Reaktion, die man sicherlich mal durch den Kopf sich gehen lassen muss. Apropos Überhöhung, also die Grünen sind ja gerade auf einem ziemlichen Höhenflug, was die Umfragen betrifft. Wie sehr könnte das denn jetzt der Partei schaden oder vielleicht sogar nützen? Also sicher ist, dass Robert Habeck sich eines Kommunikationskanals selbst beraubt, direkt und ungefiltert mit Bürgern, mit Wählern kommunizieren zu können. Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, hat mal gesagt, ein Aha-Erlebnis für ihn sei gewesen, dass er irgendwann festgestellt habe als Twitterer, dass er de facto kampagnenfähig sei. Und das war weit vor der Zeit, als Peter Altmaier wie heute 242.000 Follower hat. Auch andere Politiker lassen ja schon mal durchaus hier im Berliner Politikbetrieb aufblitzen, dass es durchaus verlockend für sie ist, Botschaften direkt unters Volk bringen zu können, also ohne lästiges Gegenchecken und Gegenfragen von Journalisten, ohne das Filtern durch die Medien. Und das ist sicherlich ein Punkt, der hier auch eine Rolle spielt. Andererseits muss man sehen, Robert Habeck hatte knapp 48.000 Follower zuletzt. Das sind schon sehr viele, aber um mal einen Vergleich zu nennen. Steffen, Sie sagten vorhin, Angela Merkel selbst twittere nicht, aber Ihr Sprecher Steffen Seibert tut es schon als Regierungssprecher. Der kommt auf 912.000 Follower. Martin Schulz immer noch bei knapp 700.000. Christian Lindner 317.000, Sarah Wagenknecht 395.000 Follower und selbst Alice Weidel von der AfD hat 62.000. Also so gesehen ist Robert Habeck eher im unteren Drittel der prominenten Politiker angesiedelt. Aber man muss auch sagen, 48.000 Follower sind im Zweifel auch 48.000 Multiplikatoren, die schnell etwas weiter twittern und weiterverbreiten wie in einem Schneeballsystem. Und das sind sicherlich Möglichkeiten, die sich Robert Habeck damit nimmt. Und er wird dann zukünftig sicherlich stärker angewiesen sein auf den Apparat der Grünen. Denn die werden, wie gesagt, weiter die sozialen Netzwerke bespielen. Und das werden sie auch für ihren Vorsitzenden Robert Habeck tun. Noch kurzer Blick in den Tag. Ist das auch Topthema auf der zweitägigen Klausur der Partei, gerade in Brandenburg? Also auf der Agenda stand es ja nicht. Nein, das ist natürlich nicht Topthema. Auf der Klausurtagung in Frankfurt an der Oder ist sicherlich, wie die Grünen es schaffen, aus den Spitzenwerten in den Umfragen am Ende Wählerstimmen zu generieren. Denn vor allem in den drei ostdeutschen Ländern, Brandenburg, Thüringen und Sachsen, wo ja im Herbst Landtagswahlen anstehen, ist das ein Thema. Das ist nämlich auch wichtig mit Blick auf einen anderen Höhenflug in den Umfragen, nämlich den der AfD. Insofern haben wir hier im Herbst in Ostdeutschland drei ganz entscheidende Landtagswahlen vor der Brust. Und die Grünen tun sich in Ostdeutschland nach wie vor schwer. Sie lagen bei der Bundestagswahl knapp über 5%. Jetzt sieht es etwas besser aus, aber sie tun sich wirklich schwer in den ostdeutschen Ländern. Und da kommt ein Aspekt wieder raus, der auch jetzt beim Tweet von Robert Habeck eine Rolle spielt, nämlich die des Besserwissers, des Besserwessis teilweise. Das ist das Image, das die Grünen hier haben. Und das müssen sie aktiv bekämpfen, wenn sie hier Stimmen generieren wollen. Der Grünen-Chef Robert Habeck sagt Tschüss zu Twitter. Ein Thema, aber nicht das Top-Thema, auch auf der Klausur gerade in Frankfurt.